Morgengrauen. Von Arthur Schnitzler. Österreich-Ungarn um die Jahrhundertwende. In der Kaiserstadt Wien. Nur ruhig, Pauksel. Kannst du es wieder nicht erwarten, was? Weil es in die Hauptalle geht. Unter der Woche beim Ausrücken bist du immer renitent. Servus, Herr Leutnant. Servus, Kamerad. Guten Morgen. An einem solchen Sonntagmorgen drang ein Duft von Wald und Frühjahr in den Kasernenhof, von den an Wochentagen sonderbarerweise überhaupt nichts zu bemerken war. Du hast gut. Dein Leutnant ist schon ausgeritten. Meiner schlaft noch. Kannst du denn dich aufhören mit dem Stiefel putzen am Sonntag? Hat denn dein Herr Leutnant keine Ausgehstiefel? Wir sind ja die Ausgehstiefel. Ach so? Naja. Jesus, da schau mal, wer da kommt. Jesus, Mariant Josef. Oberleutnant Bogner in Zivil. Ja, natürlich in Zivil. Den haben sie doch. Josef, zu Befehl, Herr von Bogner, Herr Oberleutnant. Bringen Sie dem Herrn Leutnant Kaster sofort diese Karte. Sagen Sie ihm, dass ich ihn dringend sprechen möchte. Aber der Herr Leutnant... Sagen Sie dem Herrn Leutnant, dass es dringend ist. Zu Befehl! Was ist denn? Herr Leutnant. Zum Teufel, was gibt's denn in aller Früh? Ein Herr ist unten im Hof, Herr Leutnant, der den Herrn Leutnant sprechen will. Wieso ein Herr? Wie spät ist denn? Hab ich Ihnen nicht gesagt, dass Sie mich nicht wecken sollen am Sonntag? Ja, aber hier ist eine Karte, Herr Leutnant, bitte. Na, meinen Sie, ich bin ein Uhu? Sie schaffs Kopf, dass ich im Finstern lesen kann? Aufziehen. Der Bogner. Soll ich ihn aufweisen? Ist unmöglich. Auch eigentlich kein Grund. Was will er denn von mir? Josef? Zu der Fälle, Leutnant. Wie schaut er denn aus, der Herr Oberle? Der Herr von Bogner. Melde gehorsamst, Herr Leutnant. Uniform ist dem Herrn Oberleutnant besser zu Gesicht gestanden. Also ich lass bitten. Und Herrns, wenn sonst einer von den Herren nach mir fragt, der Oberleutnant Höchst oder so, ich bin nicht mehr zu Hause. Verstanden? Jawohl, Herr Leutnant. Während Josef die Tür hinter sich schloss, zog Wilhelm rasch die Bluse an, ordnete mit dem Staubkamm seine Frisur. Er trat zum Fenster und blickte in den Kasernenhof hinab. Und als er den einstigen Kameraden unten auf und ab gehen sah, mit gesenktem Kopf, mit braunen, etwas bestaubten Halbschuhen, da wurde ihm beinahe weh ums Herz. Und als wenn die bevorstehende Unterredung solche Vorsicht verlangen könnte, schloss Willi das Fenster. Was will er denn nur? Na, was soll denn übrigens geschehen? Nach Baden fahre ich heute unbedingt. Herein, ja? Herr Oberleutnant. Ja, servus, mein lieber Bogner, das freut mich aber wirklich. Willst du nicht ablegen? Danke. Ja, schau dir nur um. Alles wie früher. Ich lebe ziemlich einschichtig. Wenn ich dich versichere, 6 Wochen mindestens hat diesen Raum kein weiblicher Fuß betreten. Darf ich dir vielleicht einen Kaffee anbieten? Danke, danke, Kasta. Mach dir keine Umstände. Ich habe schon gefrühstückt. Eine Zigaretten, ja, wenn du aber nichts dagegen hast. Nein, bitte nimm eine doch, bitteschön. Danke. Also jetzt erzähl, wie geht's dir denn? Warum hast du denn so gar nichts von dir hören lassen, wie wir uns vor drei Jahren, adieu gesagt haben, dass du mir doch versprochen, dass wir uns von Zeit zu Zeit... Es war vielleicht besser so. Und ganz bestimmt wäre es besser, wenn ich auch heute hätte nicht kommen müssen. Du kannst dir denken, Willi, mein Besuch heute zu so früher Stunde. Ich komme an unsere alte Freundschaft appellieren. An unsere Kameradschaft darf ich ja leider nicht mehr sagen. Du brauchst nicht blass zu werden, Willi. Es ist nicht gar so gefährlich. Es handelt sich um ein paar Gulden, die ich heute Morgen früh haben muss, weil mir sonst nichts anderes übrig bliebe als... Naja, was vielleicht schon vor 2 Jahren das Gescheiteste gewesen wäre. Okay, bitte, ich was rät's denn da? Um kurz zu sein, du weißt ja vielleicht, dass ich in einem Büro für elektrische Installationen angestellt bin als Kassierer, seit einem Vierteljahr. Das heißt, woher sollst du das eigentlich wissen? Du weißt ja nicht einmal, dass ich verheiratet bin und einen Buben habe. Aber okay. Besonders gut ist mir die ganze Zeit über nicht gegangen. Und im vorigen Winter, der Bub war krank, da habe ich mir etliche Mal aus der Kasse etwas ausleihen müssen. Ich habe es immer rechtzeitig zurückgezahlt, aber diesmal ist halt ein bisschen mehr geworden. Und das Malheur ist außerdem, dass am Montag, also morgen, eine Revision stattfinden soll. Es ist ja auch wirklich nur eine Bagatelle, die ich schuldig bin. 960 Gulden. Na ja, 960. Ja, und die müssen heute morgen um 8:30 Uhr früh da sein. Sonst... Also... Er konnte plötzlich nicht weiter. Willi schämte sich ein wenig für ihn. Nicht so sehr wegen der kleinen Veruntreuung, sondern vielmehr, weil der ehemalige Oberleutnant Otto von Bogner bleich und ohne Haltung in der Divanecke lehnte und vor verschluckten Tränen nicht weiterreden konnte. Da staunst du, Kamerad, was? Ja, Otto, dann musst du nicht gleich die Kontenance verlieren. Nur, ich bin selber so ziemlich auf dem Trockenen. Mein ganzes Vermögen beläuft sich auf etwas über 100 Gulden, 120, um so genau zu sein wie du. Die stehen ja natürlich bis auf den letzten Kreuzer zur Verfügung. Aber wenn wir uns ein bisschen anstrengen, so müssen wir doch auf irgendeinen Modus kommen. Eben. Stell dir einmal vor, Willi, du befändest dich selber in einer solchen Schwulität. Was würdest du tun? Ich verstehe nicht recht. Wirklich nicht? Wenn ich dir sag. Und dein Onkel? Was für ein Onkel? Dein Onkel Robert. Wie kommst du auf den? Das liegt doch ziemlich nah. Er hat dir doch schon manches Mal geholfen. Und eine regelmäßige Zulage hast du doch auch von aber ihm. Aber mit der Zulage ist längst vorbei. Und nicht nur mit der Zulage. Der Onkel Robert ist ein Sonderling geworden, den ich in mehr als einem Jahr mit keinem Auge gesehen habe. Und wie ich ihn das letzte Mal um eine Kleinigkeit ersucht habe, ausnahmsweise, na nur, dass er mich nicht gerade rausgeschmissen hat. So. Du hältst es also für absolut ausgeschlossen? Ich hoffe, du zweifelst nicht daran. Wir müssen es versuchen. Verzeih, aber wir müssen. Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass er Nein sagt. Gegen das, was mir bevorsteht, wenn ich bis morgen früh diese paar schäbigen Gulden nicht beisammen habe, ist das doch nichts als eine kleine Unannehmlichkeit. Ja, mag sein. Aber eine Unannehmlichkeit, die vollkommen zwecklos wäre. Zum Teufel, es muss doch irgendeine andere Möglichkeit Du geben. Kannst dir doch denken, du, Willi, dass ich nichts unversucht... Der Rudi Höchster. Wenn du es mit dem versuchen würdest, der hat nämlich eine Erbschaft gemacht, du. 20 oder 25.000 Gulden. Hm. Herrn Höchster habe ich vor 3 Wochen, wie es noch gar nicht so dringend war, geschrieben. Und? Viel weniger als 1.000. Nicht einmal geantwortet hat er mir. Also du siehst, es gibt nur einen einzigen Ausweg. Dein Onkel. Also ich kann da jedenfalls nicht mehr sagen, dass ich seit 5 Vierteljahren oder länger sein Haus nicht mehr betreten habe und kurz und gut es unter keiner Bedingung je wieder betreten werde. Also dann bitte ich dich um Entschuldigung, Willi. Grüß dich Gott. Otto, du, ich hätte noch eine Idee. Noch eine ist gut. Also hör mal, Bogner. Ich fahre nämlich heute aufs Land nach Baden. Da ist manchmal am Sonntagnachmittag im Café Schopfer kleine Hasarparty, 21 und Baccarat. Drei oder viermal habe ich mitgetan, mehr zum Spaß und ganz bescheiden. Der Hauptmacher ist der Regimentsarzt Tugut, dann der Greising von den 77er. Den kennst du nicht, der ist draußen in Behandlung wegen einer alten Geschichte. Auch ein paar Zivilisten sind dabei. Und dann ein Schauspieler vom Theater dort und vor allem ein älterer Herr, ein gewisser Konsul Schnabel. Er hat ein Verhältnis mit einer Operettensängerin von draußen, eine bessere Choristin. Der ist die Hauptwurzen. So? Die 120 übrigens, die ich heute noch habe, verdanke ich nur meiner Ausdauer. Bis 6 Uhr früh haben wir gespielt, sonst wäre ich ganz blank. Aha. Ja, also 100 von den 120 werde ich heute für dich riskieren, Otto. Ich weiß es, die Chance ist nicht überwältigend, aber der Tugut hat sich neulich gar mit 50 hingesetzt und mit 3000 ist er aufgestanden. Na, was sagst du zu meiner Idee? Ich danke dir jedenfalls sehr. Ich sage natürlich nicht nein. Garantieren kann ich selbstverständlich nicht. Aber das Geld ist am Ende ja wirklich nicht so viel. Und wenn ich gewinne, respektive von dem, was ich gewinne, gehören 1000, mindestens 1000 gehören dir. Und wenn ich zufällig einen besonderen Riss machen sollte... Also versprich nicht zu viel. Aber jetzt will ich dich nicht länger aufhalten, schon um meinetwillen. Und morgen früh werde ich mir erlauben, das heißt, ich warte morgen früh drüben vor der Alserkirchen um 7:30. Wir können uns ja ganz zufällig begegnen sein. Ich bitte. So, und jetzt gehe ich. Lass mich nur in den Hof hinunterschauen. Ja, die Luft ist rein. Also, servus. Auf morgen dann. Servus und Kopf hoch. Irgendwas wird schon werden. Ja, ja. Grüß dich. Na sowas. Josef! Zum Befehl, Herr Leutnant. Holen Sie mir einen Fiaker. Zu Befehl. Ein Fiaker? Schauen Sie nicht so blöd. Abtreten. Zu Befehl. Als Leutnant Willi um die Mittagsstunde in Baden den Zug verließ, befand er sich in gar nicht übler Laune. Im Coupé hatten zwei junge Mädchen ganz lebhaft mit ihm kokettiert und er fühlte sich plötzlich versucht, eine kurze Visite bei der Familie Kessner in ihrem Landhaus zu machen. Nicht nur wegen des zu erwartenden schmackhaften Mittagessens, sondern auch darum, weil Fräulein Emilie, die Tochter des Hauses, sich bei seinem letzten Besuch durch freundliche Blicke als angenehme Tischnachbarin erwiesen hatte, wobei ein lebhafter Druck ihres Knies an dem seinen sich nicht mehr die Mühe gab, als zufällig zu gelten. Sie war blond und es war anzunehmen, dass sie eine nicht unbeträchtliche Mitgift erwarten durfte. Aber bis man so weit ist, dauert's noch lang. Und die 1000 Gulden für den verunglückten Kameraden mussten spätestens bis morgen früh beschafft sein. So entschloss er sich direkt ins Café Schopf zu gehen. Nicht ohne dem einstigen Kameraden Bogner innerlich Vorwürfe zu machen. Das Offizier muss er doch am Ende wissen, bis wohin er gehen durfte. Also mir könnte sowas nicht passieren. Niemals war ihm die Enge seiner Verhältnisse so deutlich zum Bewusstsein gekommen als heute, an diesem wunderschönen Frühlingstag, da er in einem leider nicht mehr sehr funkelnden Waffenrock den Weg durch die duftenden Parkanlagen nahm. Aus dem Café Schopf klang Musik zu ihm herüber. Es war irgendeine italienische Ouvertüre von der halb verschollenen Art, wie sie überhaupt nur von Kurorchestern gespielt zu werden pflegen. Willi kannte sie gut. Vor vielen Jahren hatte er sie seiner Mutter in Temeswar mit irgendeiner entfernten Verwandten vierhändig spielen hören. Nahe der Straße an einem Tisch saß Leutnant Greising, der Patient, fahl und hämisch. Mit ihm der dicke Theatersekretär Weiß in einem etwas zerknitterten Flanellanzug und mit einer Blume im Knopfloch. Willis Hoffnung, dass die Spielpartie heute vielleicht nicht zustande kommen würde, machte Greising zunichte. Nein, nein, der Herr Theatersekretär und ich, wir sitzen hier nur im Freien, um uns für die Arbeit zu stärken. Die anderen sind schon drin am Kartentisch. Der Konsul Schnabel ist auch da, wie gewöhnlich im Fiaker aus Wien herausgefahren. Ach, Herr Ober, bring uns mal Limonade. Bitte sehr, bitte gleich. Aber eiskalt. Bitte sehr. Wo hast du dich denn so erhitzt, dass du jetzt schon ein kühles Getränk brauchst? Die Partner Mädeln, was? Fesche Katzeln gibt's da. Du, pass mal auf, ich hab da gestern. Hierauf berichtete er in nicht sonderlich gewählten Ausdrücken von einem kleinen Abenteuer, das er gestern Abend im Kurpark eingeleitet und noch in derselben Nacht zum gewünschten Abschluss gebracht habe. Willi trank langsam und nachdenklich an seiner Limonade. Du hast... Na natürlich! Warum? Und in dem angewiderten Blick, mit dem Willi seine Erzählung lauschte, erkannte Greising Willis plötzlichen Gedanken um das Wissen seiner Krankheit. Ja, was schaust du mich denn so an? Ah, das meinst du? Ja, aber das ist doch der Lauf der Welt. Es müssen halt andere auch dran glauben. Was glaubt ihr denn eigentlich, meine Herren? Sollen wir uns allein mit dem Konsul abplagen? Der Oberleutnant Wimmer vom Train, der von Ungebildeten oft für einen Kavalleristen gehalten wurde, stand plötzlich hinter ihnen. Aber Kinder, der Konsul sitzt auf seinen Geldwendrach. Auf meinem leider auch schon. Also auf in den Kampf, meine Herren Toreros. Also gehen wir. Willi warf noch einen Blick zurück ins Freie über die Villendächer zu den Hügeln hin und er schwor sich zu, in spätestens einer halben Stunde bei den Kessners im Garten zu sitzen. Nun, Herr Konsul. Moment, Moment. Immer mit der Ruhe, Herr Doktor. Konsul Schnabel, ein hagerer Herr von unbestimmtem Alter, elegant in hellgrau gekleidet, gustierte eben mit der ihm eigenen Gründlichkeit eine Karte, die ihm Dr. Pflegmann, der Bankhalter, zugeteilt hatte. Bitte, Herr Doktor. Er gewann. Und Dr. Pflegmann nahm neue Banknoten aus seiner Brieftasche. Zuckt nicht mit der Wimper, unser Doktor. Wimpernzucken ändert nichts an gegebenen Tatsachen, Herr Oberleutnant. Hier liegt 200 Gulden auf, meine Herren. Oh, das schaut. Regimentsarzt Tugut, Abteilungschef im Badener Garnisonsspital, schob das Geld auf den Tisch. Aber Herr Leutnant, warum rücken Sie den Weg? Der Schauspieler Elrief, ein junger Mensch aus gutem Hause, war berühmter um seiner Beschränktheit willen als um seines Talentes. Wollen Sie nicht mitmachen? Um ihr Glück zu bringen? Also meinetwegen, ich beteilige mich mit einem Gulden. Willi gewann. Bei der nächsten Runde warf Dr. Pflegmann ihm ein Blatt hin, das er nicht zurückwies. Erlauben Sie bitte. Aber gerne. Also doch, Herr Leutnant, komm uns doch her. Und gewann. Verlor. Gewann. Als könnte sich das Schicksal nicht recht entscheiden. Es tut sich nichts rechts. Warten Sie ab, Herr Greising. Ich übernehme die Bank. In diesem Augenblick spürten alle, dass es ernst würde. Man wusste vom Konsul nicht viel mehr, als dass er eben Konsul eines kleinen Freistaates in Südamerika und Großkaufmann war. Der Theatersekretär Weiß hatte ihn in die Offiziersgesellschaft eingeführt und die Sekretärsbeziehungen zu ihm stammten wieder daher, dass der Konsul ihn für das Engagement von Fräulein Mitzi Rihoschek, einer kleinen Schauspielerin, zu interessieren gewusst hatte, die sofort nach Antritt ihrer bescheidenen Stellung in ein näheres Verhältnis zu Herrn Elrief getreten war. Aber der Rolle des betrogenen Liebhabers, über den man sich lustig macht, wusste sich Konsul Schnabel überlegen zu entziehen. Überhaupt war es klar, dass man diesem Mann gegenüber mit Spott und Späßen in keiner Weise auf die Kosten kommen würde. Sagen's, Herr Konsul, worin besteht denn eigentlich die Tätigkeit von Konsuln solcher unerforschter Landstriche? Warum frotzeln Sie mich, Herr Leutnant? Haben Sie sich schon erkundigt, ob ich überhaupt satisfaktionsfähig bin? Bedenkliche Stille war nach dieser Erwiderung eingetreten. Bitte, meine Herren, spielen wir weiter. Der Konsul verlor. Die übrigen Spieler gewannen, Willi vor allem. Er steckte sein Anfangskapital, die 120 Gulden, ein. Die sollten keinesfalls riskiert werden. Die Bankhalter wechselten, aber ihm blieb das Glück treu, bis auf eine kleine Unterbrechung. Der Betrag von 1000 Gulden war um einige hundert überschritten. Und da eben Herr L. rief sich erhob, um ins Theater zu gehen, benutzte Willi die Gelegenheit, um sich anzuschließen. Ich gehe gleich mit Ihnen, Herr Eilriff. Es ist sowieso schon sehr spät. Die anderen waren gleich wieder in ihr Spiel vertieft. Nur das Auge des Konsuls war Willi mit kaltem, raschem Aufschauen von den Karten gefolgt. Nun erst, wieder im Freien auf dem Wege zu Kesslers Landhaus, linde Abendluft um seine Stirn, kam Willi zum Bewusstsein seines Glücks. So. Welche Genugtuung, morgen früh 7:30 dem alten Kameraden vor der Alserkirche die rettende Summe überreichen zu können. Als er bei Kesslers in den Vorgarten trat, wacht ihm vom Stubenmädchen die Auskunft, die Herrschaften seien ins Helenental gefahren und würden wohl auch auswärts supieren, wie meistens Sonntagabend. Ach so. Vielleicht, wenn der Herr Leutnant sich einen Wagen nehmen, jetzt sind die Herrschaften gewiss noch in der Kreinehütte. Danke vielmals. Ich werde schauen. Dankeschön. Vielen Dank. Da stand er nun. Allein in der abendlichen Gasse. Was tun? Gleich nach Wien zurückzufahren wäre vielleicht das Vernünftigste. Wie wenn man die Entscheidung dem Schicksal überließe. Vor dem Kursalon stand ein Fiaker. Kutscher, wie viel verlangen Sie denn ins Helenental? Na ja, da sagen wir 3 Gulden daher. Willi entschied sich für einen Abendgang durch den Park. Er war um diese Zeit noch ziemlich gut besucht. Liebespaare, junge Mädchen und Frauen, allein, zu zweit, zu dritt, lustwandelten an ihm vorüber. Und er begegnete manchem lächelnden, ermutigenden Blick. Komm, Kali, lass dich nicht so ziehen. Einer dunkeläugigen, schlanken Dame, die einen Knaben an der Hand führte, folgte er über die Treppe des Kursalons, bis sie, Willi mit einem spöttischen Blick streifend, sichtlich erwartet, inmitten einer größeren Gesellschaft Platz nahm. Auch Willi tat nun, als suche er einen Bekannten, machte eilig wieder kehrt und ging geflügelten Schrittes zum Café Schopf. Niemand äußerte die geringste Verwunderung, als Willi seinen leergebliebenen Sessel wieder zwischen die anderen rückte. Nur um des Konsuls Mund glaubte Willi ein spöttisches Lächeln zu gewahren. In der Eile setzte er eine größere Banknote, als er beabsichtigt hatte. Gewann, setzte vorsichtig weiter. Und als man das Spiel beschloss, befand sich Willi im Besitz von 2000 Gulden. 1000 für den Bogner, 1000 für mich. Die Hälfte davon reserviere ich mir als Spielfond für nächsten Sonntag. Also gehen wir, meine Herren. Bitte, lassen Sie mich. Sagen Sie doch, gehen wir rein. Ja, man begab sich zum Nachtmahl in das Restaurant Stadt Wien, saß im Garten unter einer dicht belaubten Eiche und sprach über Azarspiel im Allgemeinen. Es ist und bleibt ein Laster, mein lieber Wimmer. Was bei Advokaten vielleicht ein Laster ist, ist deshalb noch lange keins bei Offizieren, Herr Schlegmann. Man kann ja zugleich lasterhaft und doch zugleich ein Ehrenmann sein. Hey. Nur wofür es zahlreiche Beispiele gibt. Darf ich um das Brot bitten? Don Juan zum Beispiel. Ja. Oder der Herzog von Richelieu. Stimmt's, Herr Konsul? Also ein Laster ist das Spiel nur, wenn man nicht imstande ist, seine Spielschulden zu bezahlen. Und in diesem Falle ist es eigentlich kein Laster mehr, sondern ein Betrug. Nur eine feigere Art davon. Guten Abend allerseits. Ah, der Herr Elrief. Und mit einer Blume im Knopfloch. Schon den Ovationen entzogen. Ich bin im 4. Akt nicht beschäftigt. Herr Ober, noch eine Flasche Tokayer, bitte. Oh, ich muss mich aber jetzt leider verabschieden. Es ist höchste Zeit für mich. Um 10.40 Uhr geht der letzte Zug. Aber ein Glas können Sie noch trinken, Herr Leutnant. Mein Wagen bringt Sie zur Bahn. Aber Herr Konsul, das kann ich keinesfalls annehmen. Aber kannst schon. Na, was ist? Mach mal denn heute noch was. Keiner hatte gezweifelt, dass die Partie nach dem Abendessen ihre Fortsetzung finden werde. Es war jeden Sonntag dasselbe. Aber nicht lange, meine Herren. Ja, jetzt muss ich mich aber wirklich verabschieden. Als dann auf nächsten Sonntag, Willi. Da werden wir dich wieder etwas leichter machen. Ja, da werdet ihr euch täuschen. Man kann überhaupt nicht verlieren, wenn man vorsichtig ist. Und nochmals vielen Dank, Herr Konsul. Sie sind so freundlich, Herr Leutnant, und schicken den Kutscher gleich wieder zurück. Ja, selbstverständlich. Willi wandte sich zum Gehen und sah angenehm überrascht an einem der benachbarten Tische die Familie Kessler sitzen. Damen, Christian. Willi blieb stehen, ein fescher, junger Offizier in behaglichen Umständen, überdies nach drei Gläsern eines kräftigen ungarischen Weins angenehm montiert. Wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Leutnant? Nein, danke, ich bin leider in Eile. Herr Leutnant, sagen Sie, wer ist denn dieser hübsche, junge Mensch in Zivil dort drüben? Wer? Oh, Schauspieler. Elrif hier vom Theater. Ah, da ist es. Wie wär's denn, Herr Leutnant, wenn wir alle einmal miteinander in eine Operette gehen? Ja, und das Nächste wäre, wir nehmen zwei Logen nebeneinander. Ja, herzlich gern, Fräulein Emilie. Aber ich muss mich leider empfehlen, ich bin furchtbar in Eile. Christiante, Dame, Christiante. Eine Minute später saß Willi im Wagen des Konsuls. Geschwind, vor uns. Sie kriegen ein gutes Trinkgeld. Baden bei Wien. Baden bei Wien. Baden bei Wien. Baden bei Wien. Einsteigen. Rotzi, Dirk. Ja, aber der ist heute eine Minute früher abgefahren, Herr Leutnant. Ja, da kann man nichts machen. Nein, Herr Leutnant, da kann man gar nichts machen. Also, fahren wir zurück zum Kaffeeschopf. Natürlich. Willi fand es hübsch, so im Fiaker durch das Städtchen zu fahren, mit 2000 Gulden in der Tasche. Man müsste nächstens einmal mit irgendeinem netten, weiblichen Wesen aufs Land hinausfahren. Nach Rodau. Zum Roten Star. Supieren. Wenn man nicht jeden guten zweimal umdrehen müsste, den man hinausgibt. Und wenn man spielt, nicht den ganzen Gewinn riskieren. System Phlegma. Höchstens 3/4 des Gesamtbetrages. Die Spielpartie war im vollen Gange. Vor dem Konsul lag ein Haufen Banknoten. Auch Fräulein Mitzi Rehoschek, die Freundin des Konsuls, war anwesend. Stattlich, mit überschwarzen Augenbrauen, saß sie neben ihm, den Arm in die Lehne seines Sessels geschlungen. Da geht's ja hoch, Herr. Ah, der Leutnant. Zugversäumt. Um eine halbe Minute. Ja, das kommt davon. Also machen Sie mit. Ja, selbstverständlich, Herr Oberleutnant. Willi setzte gleich 10 Gulden statt 5, wie er sich eigentlich vorgenommen hatte. Seine Kühnheit belohnte sich, er gewann. Und gewann. Und gewann immer weiter. Eine Cognac, Herr Leutnant. Oh, küsst die Hand, herzlich gern. Herr Leutnant, können Sie mir bis morgen Punkt 12 Uhr 50 Gulden leihen? Aber natürlich, Herr Elrif, alles für die Kunst. Eine Sekunde darauf war das Geld zum Konsul gewandert. Elrif verließ den Raum, Schweißtropfen auf der Stirn. Fräulein Rehoschek strich dem Konsul zärtlich zerstreut übers Haar und verschwand gleichzeitig. Das Spiel hatte sich allmählich zu einem Einzelkampf zwischen Willi und dem Konsul gestaltet. Willi, dessen Glück sich gewendet hatte, besaß außer den 1000 für den alten Kameraden kaum 100 Gulden mehr. Sind die 100 weg, hör ich auf. Ach, was geht mit dieser Bogen eigentlich an? Wie bitte? Bitte, Herr Konsul? Sagten Sie etwas, Herr Leutnant? Nein, nein, nein, gar nichts, Herr Konsul. Fräulein Rehoschek erschien wieder und richtete vor dem großen Spiegel ihre Frisur. Ein kalter Blick des Konsuls rief sie herbei und sie nahm wieder an seiner Seite Platz. Dreiviertel eins. Letzte Bank. Na, sagen wir jeder noch eine. Bitte, wie Sie wollen, meine Herren. Willi sprach kein Wort. Er gewann, verlor, trank ein Glas Cognac, gewann, verlor. Bitte, Herr Thugut. Und der Konsul erledigte mit einem hohen Satz Thuguts Bank endgültig. Sonderbar genug erschien Herr Elrif wieder und noch sonderbarer, er hatte wieder Geld bei sich. Der Konsul verlor gegen ihn und ganz besonders gegen Willi, der sich bald im Besitz von 4.000 Gulden befand. Die übrigen spielten kaum mehr. Es ist genug, meine Herren. Willi verspürte eine wahrhaft höllische Lust, weiterzuspielen und all die blanken Tausende aus der Tasche des Konsuls in seine hinüber zu zaubern. Aber Herr Konsul, noch eine Bank, die allerletzte. Bitte, meinetwegen, Herr Leutnant. Kellner, 2 unberührte neue Kartenspiele, bitte. Aber Punkt 14:30 ist Schluss, ohne Pardon, bitte. Es war 14:55. Der Konsul legte eine Bank auf, wie sie in diesem Kreis noch nicht erlebt worden war. Eine Bank von 3.000 Gulden. Außer der Spielergesellschaft und dem Kellner befand sich kein Mensch mehr im Café. Hopp. 9. Willi war um 500 Gulden ärmer. Hopp. Er verlor wieder. Der Konsul schien zu zögern. Willi setzte erneut. Was freut er denn ein, Willi? 2.000. Aber lass mich. Willi spürte einen Schwindel in der Stirn. War es vielleicht der Cognac, der ihm die Besinnung trübte? Offenbar. Er hatte sich natürlich geirrt und nicht im Traum daran gedacht, 2.000 auf einmal zu setzen. Entschuldigen, Herr Konsul. Ich habe eigentlich gemeint... Oh, bitte, bitte, bitte. Wenn Sie nicht gewusst haben, welcher Betrag noch in der Bank steht, so nehme ich natürlich Ihren Rückzug zur Kenntnis. Wieso zur Kenntnis, Herr Konsul? Hopp is hopp. War er das selbst, der da sprach? Der Konsul deckte sein Blatt auf. 9. Donnerwetter, ging das geschwind. Willi faltete den Tausender zusammen. Die Hälfte, Herr Konsul? 500. Ja. Auch die anderen setzten der Form wegen. Aber ringsum war schon die Stimmung des Aufbruchs. 8. Die Hälfte von Willis Tausender war verspielt. Er schüttelte den Kopf, als ginge das nicht mit rechten Dingen zu. Den Rest. Er gustierte langsam. 8. Der Konsul musste eine Karte kaufen. 9. Und fort waren die 500. Fort die 1.000. Alles fort. Alles? Nein. Er hatte ja noch seine 120 Gulden, mit denen er heute Nachmittag gekommen war. Komisch. Da war man plötzlich ein armer Teufel wie vorher. Und draußen sangen die Vögel. Nun, Herr Leutnant... Bedauere, aber Sie sehen, dass... Willi wies auf die armseligen Banknoten, die vor ihm lagen, und wie zum Spaß setzte er 10 Gulden auf ein Blatt und gewann. Dann 20 und gewann wieder. 50 und gewann. Das Blut stieg ihm zu Kopf. Er hätte weinen mögen vor Wut. Herr Elrif, möchten Sie jetzt vielleicht so freundlich sein, mir 200 Gulden zu leihen? Tut mir unendlich leid. Sie haben ja gesehen, Herr Leutnant, ich habe alles verspielt. Bis am letzten Kreuzer. Es war eine Lüge. Aber es schien, als fänden es alle in Ordnung. Bitte, sich zu bedienen, Herr Leutnant. Der Konsul schob ihm lässig einige Banknoten hinüber, anscheinend ohne zu zählen. Willi, ich möchte jetzt aufhören an deiner Stelle, Willi. Ich will Ihnen keineswegs zureden, Herr Leutnant. Und er hatte die Hand noch leicht über das Geld gebreitet. Da griff Willi hastig nach den Banknoten und tat, als wolle er sie zählen. 1.500 sind es, Herr Leutnant. Sie können sich darauf verlassen. Oh, pardon. Ja, selbstverständlich. Wünschen Sie ein Blatt? Tja, natürlich. Ihr Einsatz, Herr Leutnant? Oh, nicht das Ganze. Arme Leute müssen sparen. 1.000 für den Anfang. Ich werde aufhören. Ja, jetzt, wo du so ziemlich auf gleich bist. Auf gleich? Das nennt sie auf gleich? Vielleicht sollte man das vom Bogen erzählen, damit sie es begreifen. 7, Herr Konsul. 8. 1.000 verloren. Willis Hirn brummte. Herr Leutnant? Willi hatte nur mehr ein paar hundert Gulden vor sich liegen. Ach so. Bitte, bitte, bitte. Bedienen Sie sich. Oberleutnant Wimmer legte ihm die Hand auf die Schulter. Willi, nicht weiter. Das klang beinahe streng. Aber man war ja nicht im Dienst. Und außerdienstlich konnte man mit seinem Geld und Leben anfangen, was man will. Willi setzte bescheiden nur 1000 Gulden und deckte auf. Ach, Herr Konsul. Konsul Schnabel gustierte tödlich langsam, als wenn endlose Zeit vor ihm läge. 9. Und 1000 wanderten hinüber zum Konsul. Bitte. Bedienen Sie sich, Herr Leutnant. Nobel, der Konsul. Da lagen schon wieder ein paar Tausend. 2000, Herr Konsul. 2000? Und 2000er wanderten hinüber zum Konsul. Und gleich wieder zurück. Oder waren es mehr? 3 oder 4? Und da er ohnehin nicht mehr wusste, was er schuldig war, setzte er neuerlich 2000. Bitte, Herr Konsul. Es war zum Lachen. Hin und her und hin und her. Wieder lagen Karten vor ihm. Er setzte, wie viel wusste er nicht mehr genau. Eine Handvoll Banknoten, das war eine neue Art, es mit dem Schicksal aufzunehmen. 8. Nun musste es sich wenden. 9, Herr Leutnant. Der Konsul schob die Karten weg. Danke, meine Herren. Nun, Herr Konsul. Es hat soeben halb geschlagen, Herr Leutnant. Aber man könnte vielleicht, vielleicht könnte man noch ein Viertelstündchen zugeben. Willi schaut im Kreis herum, als suchte er Beistand. Zahlen, Herr Ober. Alles zusammen, bitte. Nein, Herr Ober. Mein Kaffee und meine Zigaretten bezahle ich selber. Danke, Herr Konsul. Aber bitte, bitte, bitte, bitte, bitte, Herr Leutnant Greising, bitte. Die anderen ließen sich gleichgültig die Bewirtung gefallen. Willi war noch immer auf seinem Platz sitzen geblieben. Also, wenn es Ihnen recht ist, Herr Leutnant, nehme ich Sie in meinem Wagen nach Wien mit. In diesem Augenblick war es Willi, als sei diese letzte Viertelstunde, ja die ganze Nacht, mit allem, was darin geschehen war, ungültig geworden. So nahm es wohl auch der Konsul. Wie hätte er ihn sonst in seinen Wagen laden können? Ihre Schuld, Herr Leutnant, beläuft sich auf 11.000 Gulden netto. Jawohl, Herr Konsul. Was Schriftliches braucht es wohl nicht. Nein, wir sind ja alle Zeugen. Willi saß noch immer da. Die Beine waren ihm bleischwer. 11.000 Gulden, nicht übel. Ungefähr die Gage von 3 oder 4 Jahren, mit Zulagen. Und es schien Willi, als vermieden sie alle, sich um ihn zu kümmern. Da stand auf einmal der Regimentsarzt Thugut neben ihm. Du kannst dir es doch hoffentlich bis morgen beschaffen. Aber selbstverständlich. Herr Regimentsarzt, selbstverständlich. Auf Wiedersehen. Nochmal Wiedersehen, Herr Oberleutnant. Wiedersehen. Servus, Greising. Wiedersehen. Auf der Terrasse glänzten die Tische gespenstisch weiß. Gegen den Bahnhof hin begann der Himmel, sich leise zu erhellen. Draußen wartete der Wagen des Konsuls. Der Kutscher schlief im Einstieg sitzend mit den Füßen auf dem Trittbrett. Hallo, Franz. Oh, Herr Konsul. Ja, wir fahren. Bitte sehr. Also, auf Wiedersehen. Servus. Fahrt's gut. Kommt's gut heim. Adieu. Nur der Theatersekretär, Fräulein Rihoschek und der Schauspieler Elrief warteten, bis der Kutscher fertig war. Abwesend lächelnd, mit weiten Augen, schaute Willi auf Fräulein Rihoschek. Herr Leutnant, wollen Sie bitte einsteigen? Oh, danke vielmals. Nein, nein, nein, Herr Leutnant, bitte, bitte, bitte. Selbstverständlich rechts. Die Decke, euer Gnade. Ja, ja. Decken Sie sich gut zu, Herr Leutnant. Es wird kühl werden. Ja, ja, das glaube ich auch. Also fahren wir, Franz. Und nochmals auf Wiedersehen allerseits. Gute Wiedersehen. Fahrt. Grüßen Sie mir, mein geliebtes Wien. Ein Schmierenkomödiant, dieser Elrief. Thank you. Als der Wagen über die Brücke bog, wandte sich der Konsul noch nach den Dreien um, die Arm in Arm, Fräulein Rihoschek in der Mitte, davonschlenderten. Und Willi sah den Konsul von der Seite an. Warum bleibt er nicht im Boden? Bei ihr? Wozu hat er sie überhaupt, wenn er nicht da bleibt? Schön, so ein Morgengrauen, nicht wahr, Herr Leutnant? Ja, sehr schön. Nur etwas kühl. Ja, so gegen morgen zu, da ist es immer frisch. Das weiß unser eins vom Ausrücken her. Ja. Mit den 24 Stunden wollen wir es übrigens nicht so genau nehmen. Ich wollte Sie eben ersuchen, Herr Konsul, da ich die ganze Summe begreiflicherweise im Augenblick nicht flüssig habe. Selbstverständlich. Man fuhr unter einem Viadukt der freien Landschaft zu. Wenn ich auf den üblichen 24 Stunden bestünde, so wären Sie nämlich verpflichtet, mir spätestens morgen nachts um 2:30 Uhr Ihre Schuld zu bezahlen. Das wäre unbequem für uns beide. Also setzen wir denn die Stunde, sagen wir, auf Dienstagmittag 12 Uhr fest, wenn es Ihnen recht ist. Hier ist meine Visitenkarte. Wegen der Adresse. Die Morgendämmerung war schon so weit vorgeschritten, dass Willi imstande war, die Adresse zu lesen. Helfersdorfer Straße 5. Das ist kaum 5 Minuten von der Kaserne. Eben. Also morgen meinen Herr Konsul um 12? Ja, Herr Leutnant, das meine ich. Dienstag, präzise 12 Uhr. Ich bin von 9 Uhr ab im Büro. Und wenn ich bis zu dieser Stunde nicht in der Lage wäre, Herr Konsul, wenn ich zum Beispiel erst im Laufe des Nachmittags oder am Mittwoch... Sie werden sicher in der Lage sein, Herr Leutnant. Da Sie sich an den Spieltisch setzten, mussten Sie natürlich auch gefasst sein zu verlieren, gerade so, wie ich darauf gefasst sein musste. Falls Sie über keinen Privatbesitz verfügen, haben Sie jedenfalls allen Grund anzunehmen, dass, sagen wir, Ihre Eltern Sie nicht im Stiche lassen werden. Ich habe keine Eltern mehr. Oh. Meine Mutter ist 8 Jahre lang tot. Mein Vater ist vor 5 Jahren gestorben, als Oberstleutnant in Ungarn. So. Ihr Vater war also auch Offizier? Jawohl, Herr Konsul. Wer weiß, ob ich unter anderen Umständen die militärische Karriere eingeschlagen hätte. Ja. Merkwürdig. Wenn man denkt, wie die Existenz für manche Menschen sozusagen vorgezeichnet daliegt. Während andere von einem Jahr, manchmal von einem Tag zum nächsten... Ja, es gibt aber auch Offiziere, die genötigt sind, ihre Karriere zu wechseln. Ja, das stimmt schon, aber dann geschieht es meistens unfreiwillig. Und sie sind, vielmehr, sie kommen sich lächerlicherweise deklassiert vor. Sie können auch kaum wieder zurück zu ihrem früheren Beruf. Ja. Hingegen unser einer, ich meine... Menschen, die durch keinerlei Vorurteile der Geburt, des Standes oder Sonstiges behindert sind. Ich zum Beispiel, ich war schon mindestens 50 Mal mal oben und wieder unten und wie tief unten. Wenn Ihre Herr Kameraden das wüssten, Sie hätten sich kaum mit mir an einen Spieltisch gesetzt. Darum haben Sie wohl auch vorgezogen, Ihre Herren Kameraden, keine allzu sorgfältigen Recherchen anzustellen. Willi war unschlüssig. Wäre jetzt nicht der Augenblick, aufrichtig einzugestehen, dass man den Kopf verloren? Und wenn der Herr Konsul nicht unaufgefordert ihm das Geld zur Verfügung gestellt, ihm gewissermaßen aufgedrängt hätte, er sich niemals so weit gewagt hätte? Etwas Wundervolles, Herr Leutnant, eine solche Spazierfahrt am frühen Morgen, nicht wahr? Großartig. Nur schade, dass man immer glaubt, sich so etwas um den Preis einer durchwachten Nacht erkaufen zu müssen. Ob man sie nun am Spieltisch verbracht hat oder noch etwas Dümmeres angestellt hat. Oh, was mich betrifft. Ich bin vorgestern zum Beispiel schon um 3:30 Uhr im Kasernhof gestanden. Allerdings bin ich nicht im Fiaker hinuntergefahren. Ja. So etwas Ähnliches habe ich auch etliche Male mitgemacht. Freilich nicht als Offizier. Bin nicht weiter gekommen als bis zum Korporal. Ach ja? Ja. So ein ungebildeter Mensch bin ich. Oder war ich wenigstens. Aber Herr Kommissar. Ah, ich habe einiges nachgeholt im Laufe der Zeit. Auf Reisen, da hat man ja dazu Gelegenheit. Herr Konsul, sind viel in der Welt herumgekommen. Das kann man wohl behaupten. Ich war nahezu überall. Nur in dem Land, das ich als Konsul vertrete, war ich noch nie. In Ecuador. Aber ich habe die Absicht, nächstens auf den Konsultitel zu verzichten und hinzufahren. Sie fuhren durch eine langgestreckte, armselige Ortschaft hin und kamen an einem hohen, kahlen Gebäude vorüber. Das Justizgebäude von Mödling. In einer halben Stunde sind wir in Wien. Tja, Justizgebäude. Wie gut ich das kenne. Und Subjekte wie zum Beispiel dieser Leutnant Greising, der lässt man frei herumlaufen. Also es stimmt, dachte Willi. Der Mensch ist einmal eingesperrt gewesen. Aber in diesem Augenblick kam es gar nicht darauf an. Die Bemerkung des Konsuls bedeutete eine nicht misszuverstehende Beleidigung eines abwesenden Kameraden. Durfte er sie einfach hingehen lassen? Ich muss bitten, Herr Konsul, meinen Kameraden Greising aus dem Spiel zu lassen. Eigentlich merkwürdig, wie die Herren, die so streng auf ihre Standesehre halten, einen Menschen in ihrer Mitte dulden dürfen, der mit vollem Bewusstsein die Gesundheit eines anderen Menschen, eines dummen, unerfahrenen Mädels zum Beispiel, in Gefahr bringt. So ein Geschöpf krank macht, möglicherweise tötet. Herr Konsul. Aber bitte, bitte, bitte. Mich kümmert's ja im Grunde nicht, ob der Herr Leutnant Greising oder sonst wer. Umso weniger, als ich ja kaum mehr das Vergnügen haben werde, mit den Herren an einem Tisch zu sitzen. Wie ist das zu verstehen, Herr Konsul? Ich verreise nämlich übermorgen. Richtiger gesagt morgen, Dienstag. Auf längere Zeit, Herr Konsul? Vermutlich so 3 bis 30 Jahre. Willi sah im Glanz der aufgehenden Sonne die goldenen Knöpfe seines Waffenrocks blitzen. Ein plötzlicher Entschluss, Herr Konsul, diese Abreise? Oh, keineswegs. Herr Leutnant steht schon lange fest. Ich fahre nach Amerika, wo meine Familie wohnt und wo ich ein Geschäft habe. Ja, das ist sehr bedauerlich, dass der Herr Konsul schon morgen abreisen. Und ich hatte ja wirklich, ich hatte mit einiger Sicherheit darauf gerechnet, dass der Herr Konsul mir am nächsten Sonntag eine kleine Revanche geben würde. Ich bitte Sie, Herr Leutnant. Wie mache ich's nur? Was tue ich? Ihn gerade zu bitten? Was kann dem Inden an ein paar tausend Gulden liegen? Hat der Familie in Amerika ein Geschäft und das Fräulein Rihuschek? Für mich handelt es sich um Leben und Tod. Aus der Südbahnhalle braust er eben hinzu. Da fahren die Leute nach Baden. Und weiter, nach Triest. Vielleicht übers Meer. In einen anderen Weltteil. Beneidenswert. Wo darf ich Sie absetzen, Herr Leutnant? Oh, bitte, wo es Ihnen bequem ist. Ich wohne in der Alser-Kaserne. Ich bringe Sie bis ans Tor, Herr Leutnant. Fahren Sie zur Alser-Kaserne, bitte. Jawohl, Herr Konsul. Die Häuser schliefen alle. Die Gleise der Straßenbahn, noch unberührt vom Verkehr des Tages, liefen glatt und glänzend neben ihnen einher. Gut ist er gefahren. 1 Stunde und 10 Minuten. Haben Sie heute ausrücken, Herr Leutnant? Nein. Heute habe ich Schule zu halten. Aber ich glaube, ich werde mir heute einen dienstfreien Tag machen. Ich werde mich mal rot melden. Ja, ja. Also Mittwoch fahren, Herr Konsul, ab? Nein, Herr Leutnant. Morgen. Dienstagabend. Herr Konsul, ich will Ihnen aufrichtig gestehen, es ist mir äußerst peinlich. Aber ich fürchte sehr bis morgen Mittag, 12 Uhr. Wenn der Herr Konsul vielleicht die besondere Güte hätte, mir eine Frist zu gewähren. Oh, eine kleine Frist. Ich würde mich ehrenwörtlich verpflichten, innerhalb 14 Tagen. Es wird sich gewisser Modus finden lassen. Herr Konsul, mein Onkel Robert Willram, vielleicht kennen Herr Konsul den Namen. Nein, Ich bin nämlich nicht ganz überzeugt, dass mein Onkel die Summe augenblicklich flüssig hat. Er ist ein wohlhabender Mann, der einzige Bruder meiner Mutter, ein Privatier. Es ist wirklich fatal, dass Herr Konsul gleich nach Amerika reisen. Wohin ich reise, Herr Leutnant, das kann Ihnen vollkommen gleichgültig sein. Ehrenschulden sind bekanntlich innerhalb 24 Stunden zu bezahlen. Ist mir bekannt, Herr Konsul, ist mir bekannt. Aber es kommt trotzdem manchmal vor, ich selbst kenne Kameraden, die in ähnlicher Lage... Es hängt ja nur von Ihnen ab, Herr Konsul, ob Sie sich vorläufig mit einem Wechsel oder mit einem Wort zufrieden geben wollen bis zum nächsten Sonntag. Ich gebe mich nicht zufrieden, Herr Leutnant. Morgen Dienstagmittag, letzter Termin. Oder Anzeige an Ihr Regimentskommando. Der Wagen überholte eine erste Straßenbahn, in der ein paar Leute im Arbeitsanzug saßen und zwei Nonnen, die Blicke gesenkt, überquerten die Fahrbahn in der Richtung gegen die Votivkirche hin. Ein dickes Weib bearbeitete die hohe Fensterscheibe eines Kaffeehauses mit Besen und Scheuertuch. All diese Menschen und Dinge, die Willi sonst nicht bemerkt hatte, zeigten sich in seinem überwachen Auge in beinahe schmerzhaft scharfen Umrissen. Nun wandte er dem Konsul einen scheuen Blick zu. Zurückgelehnt, den Hut vor sich auf der Decke, mit geschlossenen Augen saß er da. Wie gütig sah er aus. Und der? Der trieb ihn in den Tod? Wahrhaftig, er schlief. Nur keine Angst, Herr Konsul, Sie werden Dienstag um 12 Uhr Ihr Geld haben. Oder nicht. Aber in keinem Fall. Der Wagen hielt vor dem Kasernentor und sofort erwachte der Konsul. Willi sprang aus dem Wagen, gewandt, ohne das Trittbrett zu berühren, und lächelte dem Konsul zu. Für Sie, Kutscher. Als Kavalier tat er noch ein übriges und gab dem Kutscher ein großes Trinkgeld. Danke bestens, Herr Konsul. Auf Wiedersehen. Der Konsul reichte ihm die Hand aus dem Wagen heraus und zog ihn zugleich leicht an sich heran, als hätte er ihm etwas anzuvertrauen. Ich rate Ihnen, Herr Leutnant, nehmen Sie die Angelegenheit nicht leicht, wenn Sie darauf Wert legen, Offizier zu bleiben. Morgen 12 Uhr. Also auf Wiedersehen, Herr Leutnant. Kompanie! Der Kasernenhof lag sonnenbeglänzt. Ein Trupp von Rekruten übte Gewehrgriffe. Willi eilte die Treppe zu seinem Zimmer hinauf. Noch im Vorraum, wo der Bursche eben den Kaffee bereitete, entledigte er sich seines Kragens, trat ins Zimmer, legte den Rock ab und warf sich in Hosen und Schuhen aufs Bett. Ihr Kaffee, Herr Leutnant. Soll ich Herrn Leutnant vielleicht die Stiefel ausziehen? Nicht mehr der Mühe wert, Josef. So. Soll ich Herrn Leutnant später wecken? Melde gehorsamst 7 Uhr Schule. Bin marot, muss zum Doktor. Yeah. Sie melden mich beim Herrn Hauptmann marot, verstehen Sie? Jawohl. Ich bin zu einem Professor bestellt wegen Augen um 9 Uhr. Ich lasse den Herrn Kadett Stellvertreter Brill bitten, Schule zu halten. Abtreten. Halt! Herr Leutnant. Und um 7:45 gehen Sie hinüber zur Alserkirchen. Der Herr, der gestern früh da war, der Oberleutnant Bogner, wird dort warten. Er möchte mich freundlichst entschuldigen, hab leider nichts ausgerichtet. Verstehen Sie? Jawohl, Herr Leutnant. Wiederholen. Herr Leutnant lässt sich entschuldigen und haben nichts ausgerichtet. Leider nichts ausgerichtet. Jawohl, Herr Leutnant. Leider. Und wenn Sie zurückkommen von der Äußerkirchen, so klopfen Sie auf alle Fälle. Jawohl. Und jetzt machen Sie das Fenster zu. Jawohl. Willi streckte sich wieder hin. Die Augen fielen ihm zu. Das war ja nicht das Fräulein Kessner. wäre er nicht bei dem Tisch stehen geblieben, so wäre das Ganze mal ja nicht passiert. Nehmen Sie es nicht leicht, Herr Leutnant. Aber hol ihn, der Teufel! Das Geld kriegt er, aber dann schicke ich ihm zwei Herren. Geht ja nicht. Er ist ja nicht einmal satisfaktionsfähig. Willis Augen unter den Lidern schmerzten. Es gab gewiss auf der ganzen Welt nicht so viele Kartenspiele, als vor ihm in dieser Stunde vorbeirasten. Ja. Herr Leutnant, meine Gehorsamst, der Oberleutnant lässt sich vielmals bedanken für die Mühe und lässt den Herrn Leutnant schönstens grüßen. So. Sonst hat er nichts gesagt? Nein. Der Herr Oberleutnant hat sich umgedreht und ist gleich wieder gegangen. So. Er hat sich gleich wieder umgedreht? Und haben Sie mich mal rot gemeldet? Jawohl, Herr Leutnant. Was lachen Sie denn so dumm? Ja, wegen den Herrn Hauptmann. Warum? Was hat er denn gesagt, der Herr Hauptmann? Zum Augenarzt muss der Herr Leutnant, hat der Hauptmann gesagt, hat sich wahrscheinlich in ein Mädel verschaut, der Herr Leutnant. Hat der Herr Hauptmann gesagt, milde Gehorsamst. Abtreten. Zu Befehl, Herr Leutnant. Während Willi sich fertig machte, überdachte er sich allerlei Sätze, mit denen er des Onkels Herz zu bewegen hoffte. 2 Jahre lang hatte er ihn nicht gesehen. Er wusste nur, dass er eine Staatsbeamtenstelle, verwitwet, frühzeitig aufgegeben hatte. Von seiner verstorbenen Frau erbte er ein kleines Vermögen. Nachdem Willis Eltern gestorben waren, bestimmte ihm der Onkel aus freien Stücken einen monatlichen Zuschuss. Ansonsten schienen die Epochen in Onkel Wilrams Existenz in eigentümlicher Weise abzuwechseln. Es gab Zeiten, in denen er mit dem Neffen sogar Vergnügungslokale leichten Charakters zu besuchen pflegte. Aber eines Tages kam die Bitte an Willi, von weiteren Besuchen vorläufig abzusehen. Bald blieben auch die Geldsendungen aus mit dem Bescheid, dass Robert Wilram zu seinem Bedauern genötigt sei, wegen grundlegender Veränderung seiner Verhältnisse weitere Zuwendungen einzustellen. In gedrückter, aber nicht hoffnungsloser Stimmung schritt Willi endlich die gewundene, stets in halbdunkel getauchte Offiziersstiege hinab und erkannte den Mann nicht gleich, der ihm mit vorgehaltenen Armen den Weg versperrte. Es war Bogner, der ihn anrief. Servus. Wie hat dir der Josef nicht ausgerichtet? Ja, ich weiß. Ich will dir nur sagen, für alle Fälle, dass die Revision auf morgen verschoben wurde. Ja, gut, aber... Verschoben, verstehst du denn nicht? Das kann doch die Rettung sein. Sei nicht böswillig, dass ich noch einmal... Ich weiß ja, du hast gestern kein Glück gehabt. Ja, allerdings habe ich kein Glück gehabt. Alles habe ich verloren und noch etwas mehr. 11.000 Gulden, Mensch. 11.000 Gulden. Elf? Das ist schrecklich. Ja, und was gedenkst du zu tun? Jetzt gehst du wohl doch zu deinem Onkel. Ja, bitte lass mich vorbei. Verzeih, es geht mich ja nichts an, aber wenn du schon versuchst, Willi, ob 12.000 oder 11.000, das kann doch deinem Onkel schließlich egal sein. Du bist ja verrückt, Bogner. Ich werde die 11.000 so wenig kriegen, als ich die 12.000. Aber du gehst doch hinten. Ich weiß nicht. Willi. Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Also bitte lass mich vorbei. Adieu. 11, 12. Gerade auf den 1000, da kann's ankommen. Das überlegte er auf dem ganzen Weg. Von der Alser Kaserne bis zu dem uralten Haus hinter dem Stephansdom, in dem Onkel Robert wohnte. Als hinge am Ende sein Leben davon ab. Bitte? Herr Wilram, lasst bitten, bitte einzutreten. Danke. Der Onkel trug einen gut geschnittenen, aber etwas abgetragenen hellen Sommeranzug und Lackhalbschuhe, die ihren Glanz verloren hatten. Grüß dich, Onkel Robert. Grüß dich, Gott, Willi. Schön, dass du dich wieder mal nach deinem alten Onkel umschaust. Ich hab geglaubt, du hast mich schon ganz vergessen. Du lebst so zurückgezogen, Onkel. Ich habe nicht wissen können, ob dir ein Besuch auch willkommen gewesen wäre. Willst du dich nicht setzen? Danke. Die Wahrheit zu sagen, lieber Onkel, ich wäre wahrscheinlich heute auch nicht gekommen, wenn ich nicht... Also mit einem Wort, es handelt sich um eine sehr ernste Angelegenheit. Was du nicht sagst. Für mich wenigstens. Kurz und gut, ich habe eine große Dummheit begangen. Ich habe gespielt und ich habe mehr verspielt, als ich Vermögen gehabt habe. Das ist schon ein bisschen mehr Wirtumheit, wie? Ein Leichtsinn war es, ein sträflicher Leichtsinn. Aber wenn ich meine Schuld bis heute Abend 7 nicht bezahlt habe, bin ich einfach... Die Stille im Raum wurde sofort unerträglich. Und hastig berichtete Willi sein gestriges Erlebnis. Und für den Fall, dass ich die Schuld nicht bis Abend beglichen habe, hat er mir mit der Anzeige beim Regimentskommando gedroht. Du weißt, Onkel, was das zu bedeuten hat. Um was für einen Betrag handelt es sich denn eigentlich? 11.000 Gulden. 11.000 Gulden? Es war ein niederträchtiger Leichtsinn. Und ich kann nichts anderes tun, als dir schwören, Onkel, dass ich mich bemühen werde, dir meine ewige Dankbarkeit zu beweisen, wenn du mir nur dieses eine Mal, Onkel. Bedauere aufrichtig, ich kann dir beim besten Willen nicht helfen. Aber wenn ich... Absolut nicht helfen, Willi. Jedes weitere Wort wäre überflüssig, also bemühe dich nicht weiter. Ich gebe mich ja keiner Täuschung hin, Onkel, dass meine Bitte eine Unverschämtheit ist. Aber alles steht auf dem Spiel, nicht nur meine Existenz als Offizier. Was kann ich denn anders anfangen? Ich habe ja nichts gelernt. Ein weggejagter Offizier, na, lieber eine Kugel vor den Kopf. Der Vater war Offizier, der Großvater ist als Feldmarschallleutnant gestorben. Es kann doch nicht so mit mir enden. Ich habe nie Schulden gemacht. Genug, Willi. Genug. Ich kann dir nicht helfen, verstehst du? Da kannst du selber nachschauen, Willi. Bitte hier. Wenn du mehr findest als 100 Gulden, kannst du mich meinetwegen halten, wofür du willst. Und überhaupt, meiner Ansicht nach, kann man immer noch ein ganz anständiger Mensch sein und werden, auch in Zivil. Die Ehre verliert man auf eine andere Weise. Aber Onkel... So weit, dass du das begreifst, kannst du heute noch nicht sein. Willi, hätte ich das Geld, verlass dich drauf, ich würde es dir geben, aber ich hab nichts. Nichts hab ich. Ich besitze nur mehr eine Leibrente. Eine Rente? Ja. Jeden 1. und 15. kriege ich so und so viel ausbezahlt und heute... Warte mal. Da schau her. Heute ist der 27. Und er wies mit einem trüben Lächeln in seine Geldbörse, die er aus der Tasche gezogen hatte. Aber der 27. Ach, du meinst, auf meine Leibrente könnte ich ein Darlehen aufnehmen? Ja. Mein lieber Willi, es kommt darauf an, woher man sie hat und unter welchen Bedingungen man sie gekriegt hat. Ich kann dir nicht helfen, glaub mir. Ich kann nicht. Ja, da kann ich halt nichts tun, als dich um Verzeihung bitten, dass ich... Adieu, Onkel. Willi, komm her. Ja, Onkel? Ich will nicht, dass du mich... Also kurz und gut, ich habe nämlich mein Vermögen, gar so viel war es ja nicht mehr, meiner Frau überschrieben. Du bist verheiratet? Ja, Willi. Aber wenn du deiner Frau Gemahlin sagst, dass es sich... Gar nichts, werde ich ja sagen. Dring nicht weiter in mich, es wäre alles vergeblich. Deine Frau Gemahlin lebt wahrscheinlich nicht in Wien. Doch, oh ja, aber nicht mit mir zusammen, wie du siehst. Ja, ich habe mehr verloren als ein Potepe und lebe auch weiter. Tja, Willi, vor 1,5 Jahren... habe ich ja mein Vermögen überschrieben. Freiwillig. Überschrieben? Ja, ich habe es eigentlich mehr um meinetwegen getan, denn ich bin ja nicht sehr haushälterisch angelegt. Sie ist sehr sparsam und auch sehr geschäftstüchtig und hat das Geld in irgendwelche Unternehmungen investiert. In den ihren Umständen bin ich nicht eingeweiht. Ich verstehe auch nichts davon. Meine Rente beträgt 12,5%, aber auch keinen Kreuzer mehr. 12,5% ist nicht wenig. Ja, ja. Da könnte man... Nein, nein. Jeder Versuch, um gelegentlich einen Vorschuss zu bekommen, war umsonst. Nach dem zweiten habe ich es übrigens unterlassen. Denn dann habe ich sie 6 Wochen nicht zu sehen bekommen. Und sie hat einen Eid geschworen, dass ich sie überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekomme, wenn ich jemals wieder mit einem solchen Ansinnen an sie herantrete. Aber das ist doch... Das habe ich nicht riskieren wollen. Ich brauche sie nämlich, Willi. Ich kann ohne sie nicht existieren. Ja, alle 8 Tage kommt sie einmal zu mir. Sie hält unseren Pakt. Sie ist überhaupt das ordentlichste Geschöpf der Welt. Und im Sommer sind wir alljährlich 14 Tage irgendwo auf dem Land beisammen. Das steht auch in unserem Kontrakt. Aber die übrige Zeit, die gehört ihr. Und du selbst, Onkel? Du besuchst sie nie? Aber freilich. Am ersten Weihnachtsfeiertag, am Ostersonntag und am Pfingstmontag. Das heuer am 8. Juni. Und wenn du an irgendeinem anderen Tag? Kann ich nicht riskieren. Ja, Willi, so steht's. Und ich weiß, sie ließe mich eher zugrunde gehen, als dass sie mir auch nur den 10. Teil von dem, was du verlangst, außer der Zeit ausbezahlen würde. Tja. Da würdest du viel eher den Herrn Konsul zur Nachgiebigkeit bewegen, als dass ich jemals das Herz meiner Frau Gemahlin zu erweichen imstande wäre. Und war sie denn immer so? Das ist doch egal. Ich war ja verfallen vom ersten Moment an, wenigstens von der ersten Nacht an. Und die war unsere Hochzeitsnacht. Selbstverständlich. Ach, du meinst, sie ist eine anständige junge Dame gewesen? Gefehlt, mein lieber Willi. Eine Dirne ist sie gewesen. Und wer weiß, ob sie es nicht noch heute ist. Für andere. Aber okay. Ja, so. Dirne ist vielleicht zu viel gesagt. Blumenmädel war sie damals beim Hornig. Du wirst dich vielleicht noch an sie erinnern. Ich? Ja, wir waren damals in einer größeren Gesellschaft und damals habe ich sie zum ersten Mal gesehen. Knallrotes Kleid hat sie angehabt, blonden Wuschelkopf. Ziemlich ordinär hat sie ausgesehen. Ja, dann ist es eben gekommen, wie es manchmal zu kommen pflegt, wenn sich ein alter Esel von einem jungen Frauenzimmer den Kopf verdrehen lässt. Und vor 2,5 Jahren habe ich das Fräulein Leopoldine Lebus zur Frau genommen. Aha. Ich verstehe. Und dass das Mädel niemand anderer sein konnte als die Leopoldine, wenn auch Willi diesen Namen längst vergessen hatte, die er damals nachts um 3, nachdem er den Onkel nach Hause gebracht hatte, heimlich wieder traf und bis zum Morgen mit ihr zusammengeblieben war, das war ihm in demselben Augenblick klar gewesen, da der Onkel den Hornig, das rote Kleid und den blonden Wuschelkopf erwähnt hatte. Er tat für alle Fälle so, als könnte er sich des ganzen Abends nicht erinnern. Und obwohl doch der Onkel unmöglich auch nur im Entferntesten ahnen konnte, welcher Plan in ihm aufgetaucht und weitergereift war, änderte er den Ton und das Thema ganz unvermittelt. Ja, also Onkel, nach den Aufschlüssen, die du mir gegeben hast, hat vielleicht wirklich ein Versuch beim Konsul Schnabel noch eher Aussicht auf Erfolg als bei Fräulein, bei deiner Frau Gemahlin. Dann auch vielleicht der Regimentsarzt, der an der Spielpartie teilgenommen hat, vielleicht, dass er zusammen mit Oberleutnant Höxter mir... Höxter muss ich vorhin aufsuchen. Der hat halt Kasernendienst. Lieber Onkel, mach dir keine Sorgen, es wird schon irgendwie gehen. Es ist auch schon spät. Der Boden brannte ihm unter den Füßen. Er reichte dem Onkel die Hand, schnallte den Säbel fester und ging. Nun kam es vor allem darauf an, Leopoldines Adresse zu erfahren, am Meldungsamt. Eine Stunde musste er warten und jener ganze Abend damals erstand neu und lebendig in seiner Erinnerung. Das schmale silberne Armband um das Gelenk ihrer Linken, die sie abschiedwinkend aus dem Bett hervorstreckte, als er sie am Morgen verließ. Sie hatte ihm so gut gefallen. Aber es traf sich zufällig, dass ein anderes weibliches Wesen ältere Rechte an ihn hatte. Die ausgehaltene Geliebte eines Bankiers, die ihn keinen Kreuzer kostete. Was bei seinen Verhältnissen immerhin in Betracht kam. So hatte er Leopoldine seit jener einzigen Nacht niemals wiedergesehen. Aber so sehr konnte sie sich nicht verändert haben, dass sie ruhig geschehen ließe, was eben geschehen musste, wenn sie seine Bitte zurückwies. Und als Willi endlich den Zettel mit ihrer Adresse in der Hand hielt, fuhr er in einem geschlossenen Wagen bis zur Ecke der Gasse, in der sie wohnte. Ja, bitte? Ist Frau Wilram zu sprechen? In welcher Angelegenheit, bitte? William Custer, Leutnant im KK-Infanterieregiment 98. Hier ist meine Karte. Das Mädchen kam sofort wieder. Die gnädige Frau ist sehr beschäftigt und lässt fragen, was Herr Leutnant wünschen. Nun erst fiel ihm ein, dass Leopoldine wahrscheinlich seinen Zunamen nicht kannte. Da öffnete sich eine Tür, ein älterer, dürftig gekleideter Mensch mit einer schwarzen Aktentasche trat heraus und schritt dem Ausgang zu. Herr Krasny! Die Dame, die gerufen hatte, trat nun persönlich ins Vorzimmer. Herr Krasny! Marie, rufen Sie ihn zurück, ich habe ihm noch was wichtig... Oh! Guten Tag! Leopoldine hatte den Leutnant schon erblickt und, wie ihr Blick und ihr Lächeln verriet, sofort wiedererkannt. Bitte, Herr Leutnant, bitte nur weiter zu spazieren, ich stehe gleich zur Verfügung. Sie sah dem Geschöpf nicht im geringsten ähnlich, das er in der Erinnerung bewahrt hatte. Und was das Merkwürdigste war, auf der Nase saß ihr ein Zwicker, dessen Schnur sie um das Ohr geschlungen hatte. Dankeschön. Willi trat indessen in ein helles, geräumiges Zimmer, in dessen Mitte ein langer Tisch stand mit Tintenzeug und Geschäftsbüchern. An den Wänden hohe Aktenschränke. Er kam sich vor wie bei einem Advokaten oder Arzt. Danke, Herr Krasny. Also am 15., ja? Aber die Abrechnung der Hypothekenzinsen, die schicken Sie mir noch bitte vor dem 10. So, Herr Leutnant, bin schon da. Leopoldine ließ den Zwicker nun zwischen den Fingern hin und her spielen, dann streckte sie dem Leutnant die Hand entgegen, freundlich, aber ohne merkliche Erregung. Er beugte sich, als wenn er die Hand küssen wollte, doch sie entzog sie ihm sofort. Nehmen Sie doch Platz, Herr Leutnant. Dankeschön. Ja, was verschafft mir das Vergnügen? Womit kann ich dienen? Nun erst bemerkte er, dass Ihre Züge eigentlich ganz unverändert waren. Gnädige Frau, ich muss vor allem vorausschicken, dass es nicht etwa mein Onkel war, der mir Ihre Adresse gegeben hat. Ihr Onkel? Mein Onkel Robert Wilram. Ach, ja. Er weiß selbstverständlich nichts von diesem Besuch. Ich habe ihn überhaupt schon lange nicht gesehen, aber es war nicht meine Schuld. Erst heute im Laufe des Gespräches teilte er mir mit, dass er sich in der Zwischenzeit vermählt hatte. Zigarette, Herr Leutnant. Dankeschön. Sie wies auf die offene Schachtel, er bediente sich. Sie gab ihm Feuer und zündete sich gleichfalls eine Zigarette an. Also, darf ich nun endlich wissen, welchem Umstand ich das Vergnügen zu verdanken habe? Gnädige Frau, es handelt sich um die gleiche Angelegenheit, die mich zu meinem Onkel geführt hat. Mhm. Eine sehr peinliche Angelegenheit, wie ich leider gleich hinzufügen muss. Ihr Blick verdunkelte sich sofort auffallend. Gnädige Frau, ganz ohne Umschweife, ich würde Sie nämlich ersuchen, mir auf 3 Monate einen gewissen Betrag vorzustrecken. Nun erhellte sich sonderbarerweise Ihr Blick wieder. Ihr Vertrauen für mich ist sehr schmeichelhaft, Leutnant. Obzwar ich eigentlich nicht recht weiß, wie ich zu dieser Ehre komme. Darf ich in jedem Fall fragen, um welchen Betrag es sich handelt? Um 11.000 Gulden, gnädige Frau. Sie trommelte mit dem Zwicker leicht auf den Tisch und er bereute, dass er nicht 12 gesagt hatte. So. 11.000, aha. Ja, das kann man ja wirklich schon einen gewissen Betrag nennen. Und welche Sicherheit würden Sie mir bieten, Herr Leutnant? Ich bin Offizier, gnädige Frau. Verzeihen Sie, Herr Leutnant, aber das bedeutet nach geschäftlichen Usancen noch keine Sicherheit. Wer würde für Sie bürgen? Verzeihen Sie, gnädige Frau, die Situation ist nämlich ganz verzweifelt. Es handelt sich um eine Ehrenschuld, die ich bis morgen 8 Uhr früh beglichen haben muss. Sonst ist eben die Ehre verloren und was sonst noch dazugehört. Und da er in ihren Augen eine Spur von Teilnahme glaubte schimmern zu sehen, erzählte er ihr, wie eine Stunde vorher dem Onkel, doch in gewandteren und bewegteren Worten, die Geschichte der vergangenen Nacht. Und ich? Ich, Willi? Ich bin das einzige menschliche Wesen auf Erden, an das du dich in dieser Situation wenden konntest? Diese Ansprache, besonders ihr Du, beglückte ihn. Schon hielt er sich für gerettet. Wäre ich sonst da? Ich habe wirklich keinen anderen Menschen. Ja. Umso peinlicher ist es mir, dass ich leider nicht in der Lage bin, dir gefällig zu sein. Mein Vermögen ist in verschiedenen Unternehmungen festgelegt. Ja. Bedauere wirklich. Und sie erhob sich von ihrem Sessel, als wäre eine Audienz beendet. Aber Sie könnten doch, gnädige Frau, bei dem wahrscheinlich sehr günstigen Stand Ihrer geschäftlichen Unternehmungen eine Anleihe aus irgendwelchen Kassenbeständen, irgendeinen Kredit... Du stellst dir diese Dinge etwas einfacher vor, als sie sind, und offenbar hältst du es für ganz selbstverständlich, dass ich mich in deinem Interesse in irgendeine finanzielle Transaktion einlasse, die ich in meinem eigenen nie und nimmer unternehme. Und noch dazu ohne jede Sicherstellung. Wie komme ich eigentlich dazu? Gnädige Frau, Leopoldine, meine Existenz, mein Leben steht auf dem Spiel. Sie zuckte leicht zusammen. Er spürte, dass er zu weit gegangen war. Bitte um Verzeihung. Keineswegs kann ich eine Entscheidung treffen, ohne meinen Advokaten zu Rate zu ziehen. Ich habe heute ohnehin mit ihm... Ich will sehen, was ich machen lasse. Jedenfalls rate ich dir, verlass dich nicht darauf. Nicht im Geringsten, denn eine sogenannte Kabinettsfrage werde ich nicht daraus machen. Wüsste wirklich nicht, warum. Sie lächelte wieder und reichte ihm die Hand. Nun erlaubte sie ihm auch, einen Kuss darauf zu drücken. Und wann darf ich mir die Antwort holen? Ja. Wo wohnst du denn? Also, Kaserne, Offizierstrakt durch die Stiege, Zimmer 4. Ja. Na, sagen wir, um 7:30 werde ich jedenfalls schon wissen, ob ich in der Lage bin oder nicht. Ich werde dir die Antwort zwischen 7 und 8 durch eine Vertrauensperson übermitteln lassen. Adieu, Herr Leutnant. Christian, auf Wiedersehen. Ihr Blick war kalt und fremd. Marie, geleiten Sie den Herrn hinaus. Im Freien erst gewann er Klarheit wieder. Und dass Leopoldine, wenn sie nur wollte, in der Lage war, sich für ihn das Geld zu verschaffen, war zweifellos. Und in diesem Zustand von Behaglichkeit schlenderte er, nach einem Mittagessen in einem vornehmen Hotelrestaurant noch über den Ring, den jungen Damen, wie er feststellen konnte, ein nicht unerfreulicher Anblick. Um 5 Uhr nahm er die Pferdebahn zur Kaserne und ohne irgendwelche unwillkommenen Begegnungen gelangte er über den Hof zu seinem Quartier. Servus, Josef. Befehl, Herr Leutnant. Was gibt's Neues? Herr Leutnant, melde gehorsamst. Nix. Nur der Herr von Bogner ist da gewesen und hat seine Visitenkarte hier gelassen. Was braucht er denn seit Karten? Also gib's her. Hier bitte. Willi war nahe daran, die Karte zu zerreißen. Dann überlegte er sich's doch und warf sie nachlässig auf die Kommode hin. Josef. Herr Leutnant. Zwischen 7 und 8 Uhr Abend wird jemand nach mir fragen, ein Herr. Vielleicht ein Herr mit einer Dame. Möglicherweise auch eine Dame allein. Verstanden? Jawohl, Herr Leutnant. Und jetzt lass mich schlafen. Willi streckte sich auf das Sofa hin, das etwas zu kurz war, sodass seine Füße über die niedrige Lehne herabbaumelten und sank in den Schlaf wie in einen Abgrund. Was ist denn? Oh. Es dämmerte schon, als Willi erwachte, die Augen aufschlug und eine junge Dame in einem blau-weiß getupften, trefflich angepassten Foulardkleid vor sich stehen sah. In der Hand hielt sie einen blau-weiß gestreiften Schirm und trug einen Strohhut von nicht ganz moderner Fassung nach Florentiner Art mit herabhängenden künstlichen Kirschen. Oh, pardon. Aber Josef, warum haben Sie mich denn nicht... Seien Sie, Herr Leutnant, dass ich Ihrem Herrn Burschen nicht erlaubt habe, mich anzumelden, aber ich habe lieber gewartet, bis Sie von selbst aufwachen. Willi starrte sie an. Wie lange stehen Sie denn schon da, gnädige Frau? Wie reizend Sie aussieht. Und die Stimme, ein ganz anderes am Vormittag. Sicher hat sie das Geld mitgebracht. Was schauen Sie mich denn so an, Herr Leutnant? Oh, nichts, nichts. Abtreten, Josef! Zu Befehl, Herr Leutnant. Also, gnädige Frau, bemühen Sie sich selbst. Ich bin sehr glücklich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Hübsch. Hübsch haben Sie es da, Herr Leutnant. Ich habe mir gar nicht vorgestellt, dass Zimmer in einer Kaserne so behaglich und nett ausschauen können. Es sind auch nicht alle gleich. Es wird wohl im Allgemeinen auf die Bewohner ankommen. Ja, das glaube ich auch. Obwohl, heute dürfen Sie sich nicht umschauen. Ich habe noch nicht Ordnung gemacht. Der Kasten steht noch offen. Dass der Herr Josef mich nicht geweckt hat. Bitte, bitte, bitte, das macht doch nichts. Zigarette bitte, gnädige Frau. Sie lehnte ab, ließ sich aber leicht in die Ecke des Divans sinken. Willi fand sie entzückend. Sie erinnerte so wenig an die Geschäftsdame vom Vormittag als an den Wuschelkopf von einst. Wo mochte sie nur die 11.000 Gulden haben? Als erriete sie seine Gedanken, sah sie lächelnd, spitzbübisch beinahe, zu ihm auf. bitte nicht mehr so, Herr Leutnant. Ja, großgnädige Frau, wie man heute. Leopoldine hob den Blick freundlich zu ihm, denn er stand noch immer durch den Tisch von ihr getrennt, ihr gegenüber. Ich hoffe nur, dass Sie Ihre Abende auch nützlicher zu verwenden wissen als am Spieltisch. Tja. Und nun hätte sie wohl ungezwungen anknüpfen können an das Geld. Aber kein Wort. Und so blieb Willi nichts anderes übrig, als die Unterredung weiterzuführen, so gut es eben ging. Er erzählte ihr von der sympathischen Familie Kessner und von der nächtlichen Fiakerfahrt nach Wien. In netter Gesellschaft, hoffe ich. Oh, keineswegs. Mit einem meiner Spielpartner bin ich heimgefahren. Aha. Und das Fräulein Kessner? Ist sie blond, braun oder schwarz? Das weiß ich nicht einmal genau. Ich glaube überhaupt, gnädige Frau, Sie stellen sich mein Leben ganz anders vor, als es ist. So? Wenn man nicht so allein wäre, könnten einem so fatale Dinge nicht passieren. Sie hatte einen unschuldig fragenden Augenaufschlag, als verstünde sie nicht recht. Dann nickte sie ernst, aber benutzte die Gelegenheit, nicht von dem Geld zu reden, das sie doch jedenfalls mitgebracht hatte, oder einfacher noch, ohne viel Worte die Banknoten auf den Tisch zu legen. Allein sein und allein sein ist zweierlei. Das stimmt, gnädige Frau. Und wie ist es Ihnen ergangen? Och, wie man es nimmt. Haben Sie viel Schönes erlebt? Aber er vermied es, des älteren Herrn Erwähnung zu tun, mit dem sie verheiratet war und der sein Onkel war. Ebenso wie er es unterließ, vom Café Hornig zu reden oder gar von einem gewissen Hotelzimmer mit schadhaften Jalousien und rot durchschimmerten Kissen. Ja, ausrücken. Ausrücken müssen wir oft schon sehr früh. Es war ein Gespräch zwischen einem nicht sonderlich gewandten Leutnant und einer hübschen jungen Frau der bürgerlichen Gesellschaft, die beide wohl allerlei voneinander wussten. Immer sehr viel zu tun, natürlich. Recht verfängliche Dinge, einer von dem anderen, die aber beide ihre Gründe haben, mochten an diese Dinge lieber nicht zu rühren und wäre es auch nur aus dem Grunde, um die Stimmung nicht zu gefährden. Ich glaub, nee, Frau, verkennen mich. Die nicht ohne Reiz war. Leopoldine hatte ihren Florentinerhut abgenommen und vor sich auf den Tisch gelegt. Es dunkelte immer tiefer. Willi überlegte eben, ob er die Lampe anzünden sollte, die in der Nische des weißen Kachelofens stand. Tja, Herr Leutnant, ich glaube, dass es nun an der Zeit ist, mich zu empfehlen. Ja, warum wollen Sie denn schon gehen? Sie werden doch nicht schon fort wollen, Leopoldine. Es ist spät. Du wirst wohl auch was Gescheiteres vorhaben an so einem schönen Sommerabend. Er atmete auf, als er ihn nun plötzlich wieder mit dem vertrauten Du ansprach. Aber nein, ich habe nicht das Geringste vor. Selten hat er etwas mit gleich gutem Gewissen beteuern können. Tja, ich weiß wirklich nicht. Sie trat zu dem offenen Fenster hin und blickte mit plötzlich erwachtem Interesse in den Kasernenhof hinab. Willi stand neben Leopoldine, ein wenig hinter ihr. Ihr linker Arm hing schlaff herab. Die Hand blieb erst unbeweglich, als die seine sie berührte. Allmählich glitten ihre Finger leicht zwischen die seinen. Ein bisschen traurig ist er. Findest du? Es müsste aber gar nicht traurig sein. Sie wandte langsam den Kopf nach ihm um. Er hätte erwartet, ein Lächeln um ihre Lippen zu sehen, doch er gewahrte einen zarten, fast schwermütigen Zug. Es ist aber wirklich höchste Zeit. Meine Marie wird schon mit dem Nachtmahl warten. Haben Gnädigste die Marie noch nie warten lassen? Das schon. Wollen Sie mir nicht die Freude bereiten und bei mir zu Abend essen? Ich werde den Burschen hinüberschicken in den Riedhof. Sie können ganz leicht noch vor 10 zu Hause sein. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass... Ihre Einwendungen klangen so wenig ernsthaft, dass Willi ohne weiteres ins Vorzimmer eilte, seinem Burschen die zweckdienlichen Aufträge erteilte und gleich wieder bei Leopoldine war, die noch immer am Fenster stehend, eben mit einem lebhaften Schwung den Florentiner Hut über den Tisch auf das Bett fliegen ließ. Na? Du? Sie strich Willi lachend über den Scheitel. Nein, bitte, bitte nicht. Er hatte sie um die Mitte gefasst und neben sich auf das Sofa gezogen. Aber als er sie küssen wollte, wandte sie sich heftig ab. Er unterließ weitere Versuche. Ich musste gestehen, ich kann mir von deinen Geschäften eigentlich keinen rechten Begriff machen. Überhaupt erscheint es mir rätselhaft, wie du in diese Art von Existenz geraten bist. Das ist doch ganz unwichtig. Von solchen Dingen verstehst du ja doch nichts. Hä? Warum denn nicht? Erzähl mir doch wenigstens etwas von deinem Lebenslauf. Seit dem Tag, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Bist du glücklich? Ich glaube schon. Vor allem bin ich ein freier Mensch. Das habe ich mir immer am meisten gewünscht. Ich bin von niemandem abhängig. Wie ein Mann. Das ist aber Gott sei Dank das Einzige, was du von einem Mann an dir hast. Er rückte näher an sie, wurde zärtlich. Sie ließ ihn gewähren, doch wie zerstreut. Und als draußen die Tür ging, rückte sie rasch von ihm fort, stand auf, nahm die Lampe aus der Ofennische und machte Licht. Nur herein, Josef! Befehl, Herr Leutnant. Das Essen. Kommen Sie, ich helfe Ihnen, Josef. Was haben Sie denn da alles mitgebracht? Na, das sieht ja gut aus. Und Wein auch? Na, der Herr Leutnant müssen einige Erfahrungen haben. Josef, wir decken den Tisch zusammen. Du bleibst sitzen auf deinem Sofa. Wie ein Pascha. So. So. Danke, alles in Ordnung. Sie sind dann für heute Abend entlassen, Josef. Zu Befehl, Herr Leutnant. Moment, Josef. Da. Oh, gnädigste. Respekt, Kies. Zu Befehl, die Hand. Sie drückte ihm ein so reichliches Trinkgeld in die Hand, dass er verwirrt salutierte wie vor einem General und verschwand. Dein Wohl? Beide leerten ihre Gläser. Sie stellte das ihre klärend hin und presste ihre Lippen heftig an Willis Mund. Als er nun stürmischer wurde, schob sie ihn von sich fort. Nein, nein, zuerst wird zu Bier. Lass mich die Teller wechseln. Oh. Weinflasche ist schon leer. Moment, ich habe noch was viel Besseres. Und es traf sich gut, dass der Herr Leutnant sich rechtzeitig erinnerte, eine halbe Flasche französischen Cognac, weiß Gott von welcher Gelegenheit her, im Schrank stehen zu haben. Prost. Prost. Nach dem zweiten Glas schien Leopoldine etwas schläfrig zu werden. Sie lehnte sich in die Ecke des Divans zurück. Ein paar Locken hatten sich gelöst und fielen geringelt über die Schläfe hin, was nun ganz von Ferne den einstigen Wuschelkopf in Erinnerung brachte. Und als Willi sich über ihre Stirn beugte, ihre Augen, ihre Lippen, ihren Hals küsste, flüsterte sie hingegeben, schon wie aus einem Traum, seinen Namen. Als Willi erwachte, dämmerte es. Kühle Morgenluft wehte durch das Fenster herein. Leopoldine aber stand mitten im Zimmer, völlig angekleidet, den Florentinerhut auf der Frisur, den Schirm in der Hand. Herrgott, muss ich festgelaufen haben. Das war Willis erster Gedanke. Und sein zweiter? Wo ist das Geld? Morgen. Er streckte wie sehnsüchtig die Arme nach ihr aus. Sie trat näher, setzte sich zu ihm aufs Bett mit freundlicher, aber ernster Stirn. Guten Morgen. Gebracht auf meinen Hut und den Schirm. Aber... Nein, keine Dummheiten. Du willst doch nicht schon gehen. Gewiss will ich. Sie strich ihm schwesterlich übers Haar. Ein paar Stunden möchte ich mich ordentlich ausruhen Um 9 habe ich eine wichtige Konferenz. Eine Besprechung mit einem Anwalt? Nein, ich erwarte einen Geschäftsfreund aus Prag. Sie beugte sich zu ihm herab, strich ihm den kleinen Schnurrbart von den Lippen zurück, küsste ihn flüchtig. Adieu. Willi stand das Herz still. Doch eine neue Hoffnung wachte in ihm auf. Vielleicht hatte sie aus Diskretion gewissermaßen das Geld unbemerkt irgendwo hingelegt, vielleicht während er schlief unter die Kissen verborgen. Unwillkürlich griff er hin. Nichts. Den Bruchteil einer Sekunde nur traf sein Blick sich mit dem ihren. Er wandte den seinen ab, wie ertappt. Da war sie auch schon an der Tür und hatte die Klinke in der Hand. Er wollte ihren Namen rufen, seine Stimme versagte. Sie aber, als hätte sie von seinen Lippen ihren Namen vernommen, den er doch gar nicht ausgesprochen, ohne nur die Klinke aus der Hand zu lassen, griff mit der anderen in den Ausschnitt ihres Kleides und trat nun näher. Ach ja, bald hätte ich vergessen. Da. Sie ließ eine Banknote auf den Tisch gleiten. Willi mit einem Ruck saß auf dem Rand des Bettes und starrte auf die Banknote hin. Es war nur eine. 1000er. Leopoldine? Doch als sie sich daraufhin nach ihm umwandte, immer die Türklinke in der Hand, mit etwas verwundertem, eiskalten Blick, überfiel ihn eine Scham so tief, so peinigend, wie er sie niemals in seinem Leben verspürt hatte. Aber nun war es zu spät. Er musste weiter, wohin immer, in welche Schmach er noch geriete. Das ist ja zu wenig, Leopoldine. Nicht um 1000, du hast mich wahrscheinlich gestern missverstanden. Um 11.000 habe ich dich gebeten. Unwillkürlich, unter ihrem immer eisigeren Blick, zog er die Bettdecke über seine nackten Beine. Ach so, du hast gedacht... Nein, darauf hat das gar keinen Bezug. Die 1000 Gulden, die sind nicht geliehen. Die gehören dir, für die vergangene Nacht. Die Decke glitt von Willis Füßen. Aufrecht stand er da. Das Blut stieg ihm brennend in Augen und Stirn. Unbewegt wie neugierig blickte er sie an. Ist doch nicht so wenig, hm? Was hast du dir eigentlich vorgestellt? 1000 Gulden? Von dir habe ich damals nur 10 gekriegt. Weißt du? Willi griff mit einer plötzlichen Bewegung nach der Banknote, zerknitterte sie. Seine Finger bebten. Es war, als wolle ihr das Geld vor die Füße werfen. Da ließ sie die Klinke los, blieb Aug in Aug mit ihm stehen. Das soll kein Vorwurf sein. Ich habe ja auf mehr nicht Anspruch gehabt damals. 10 Gulden war ja genug. Zu viel sogar. Wenn man es genau nimmt, gerade um 10 Gulden zu viel. Er starrte sie an, senkte den Blick, begann zu verstehen. Das habe ich nicht wissen können. Jetzt schon. War nicht so schwer. Und nun in der Tiefe ihrer Augen gewahrte er einen seltsamen Schimmer. Der gleiche, kindlich holde Schimmer war darin, der ihm auch in jener längst verflossenen Nacht aus ihren Augen erglänzt war. Auch der wundersamen, niemals sonst erlebten Hingegebenheit erinnerte er sich nun, mit der sie die schmalen Kinderarme um seinen Hals geschlungen und verklungene Worte tönten in ihm auf, wie er sie von keiner anderen je vernommen. Lass mich nicht allein. Ich hab dich lieb. All dies Vergessene wusste er wieder. Und gerade so, wie sie es heute getan, hatte er damals nobel einen 10-Gulden-Schein auf das Nachttischchen hingelegt, sich eilig davongemacht, um sich in der Kaserne noch ein paar Stunden ins Bett zu strecken. Und in der Früh, vor Antritt des Dienstes noch, war das kleine Blumenmädel vom Hornig vergessen. Also, adieu, Willi. Er blickte auf, sah rings um sich. Es war ihm, als erwache er aus einem wirren Traum. Leopoldine war fort. Er hatte die zerknitterte Banknote in der immer noch zusammengekrampften Hand. Er riss das Fenster auf, als wolle er ihr den Tausender nachschleudern. Dort ging sie am Tor. Der Posten salutierte wie vor einer Respektsperson und sie verschwand. Endlich wie gebannt blieb er vor der Kommode stehen. In der mittleren Lade, zwischen den Taschentüchern, das wusste er, lag der Revolver. Ja, nun bin ich soweit. Gerade so weit wie der Bogner. Auf dem Teller mit der angebrochenen Tortenschnitte lag die Banknote, wie er sie vor einer Weile aus der Hand hatte sinken lassen. Und sie sah nicht einmal sonderlich zerknittert aus. Niemand würde ihr mehr ansehen, dass sie eigentlich ein Schandlohn oder Sündengeld war. Wie auch immer, sie gehörte ihm. Zu seiner Verlassenschaft sozusagen. Ich kann sie jetzt vererben. Wem ich will. Und wenn einer drauf Anspruch hat, Der Bogner ist mehr als jeder andere. Soll besorgt werden. Das in jedem Fall. Hoffentlich hat er nicht vorzeitig ein Ende gemacht. Für ihn ist ja nun das Wunder da. Kommt nur darauf an, es abzuwarten. Josef! Zu Befehl, Herr Leutnant. Melde gehorsamst, habe ich an Leutnant Marot gemeldet. Marot? Wer hat Ihnen das angeschafft? Ja. Ach so. Die Libertine, sie hätte gleich den Auftrag geben können, mich totzumelden. Es wäre einfacher gewesen. Gut ist, machen Sie mal einen Kaffee. Zu Befehl, Herr Leutnant. Wo ist denn dem seine Visitkarten? Er sucht, als hinge sein eigenes Leben davon ab. Es soll eben nicht sein. Hat eben auch kein Glück. Plötzlich in der Ofennische sah er es weiß schimmern. Na, da liegt sie ja. Hat also doch Glück, der Bogner. Er nahm die Banknote, betrachtete sie lange, ohne sie eigentlich zu sehen. Er tat sie in ein weißes Blatt und überlegte zuerst, ob er ein paar erklärende Worte schreiben sollte. Ach, wozu? Herr O. Ja. Oberleutnant Otto von Bogner. Er gab ihm die Charge wieder, aus eigener Machtvollkommenheit. Irgendwie bleibt man doch immer Offizier. Da mag einer Angst haben, was er will. Oder man wird es doch wieder, wenn man seine Schulden bezahlt hat. Josef! Zu Befehl, Herr Leutnant! Besorgen Sie diesen Brief hier, aber tummeln Sie ihn. Auf Antwort warten? Nein, Sie geben ihn persönlich ab. Es ist keine Antwort nötig. Und in keinem Fall wecken, wenn Sie zurückkommen. Schlafen lassen. Bis ich von selber aufwach. Zu Befehl, Herr Leutnant. So. Stell dir doch vor, wenn du in der Lage wärst. 2000, Herr Leutnant? Bleibst doch noch ein bisschen. Das ist der Lauf der Welt. Oder Anzeige beim Regiment. Nein, eine Birne war's. Es war 3 Stunden später. Josef, längst wieder zurückgekehrt, war im Vorzimmer eingenickt. Ja, zu Befehl? Ach so. Sie wünschen bitte... Oh. Bogner stand da, dem er befehlsgemäß vor 3 Stunden den Brief seines Herrn überreicht hatte. Ist der Herr Leutnant's Haus? Bitte schön, der Herr Leutnant schlaft noch. Ja, aber... Bogner sah auf die Uhr. Gleich nach der erfolgten Revision, in dem lebhaften Drang, seinem Retter unverzüglich zu danken, hatte er sich für eine Stunde freigemacht. Hat der Herr Leutnant keinen Dienst heute? Der Herr Leutnant ist marot. Kann ich den Herrn Leutnant Kastler sprechen? Regimentsarzt Dugut. Bitte gehorsamst, Herr Regimentsarzt. Der Leutnant ist marot und hat befohlen, nicht zu wecken. Wecken's den Herrn Leutnant. Auf meine Verantwortung. Zu Befehl, Herr Regimentsarzt. Herr Leutnant. Dugut warf einen misstrauischen Blick auf den Zivilisten. Gestatten Sie, Herr Regimentsarzt, von Bogner ist mein Name. Der Name des unter peinlichen Umständen verabschiedeten Offiziers war dem Regimentsarzt nicht unbekannt. Regimentsarzt Dugut. Vom Händeschütteln wurde abgesehen. Herr Leutnant! Aufstehen! Josef legte das Ohr an die Tür. Herr Leutnant schlaft immer sehr fest. Bogner und Dugut sahen einander an und eine Schranke zwischen ihnen fiel. Da werde ich selbst... Gestatten Sie, Herr von Bogner. Ja, ich bitte, Herr Regimentsarzt. Leutnant Kassler. Hallo, Kaiser. Ist doch sonderbar, Josef. Jawohl, Herr Regimentsarzt. Holst den Regimentsschlosser, aber geschwind. Zu Befehl, Herr Regimentsarzt. Bogner und Thugut waren allein. Unbegreiflich. Sind Sie informiert, Herr von Bogner? Von dem Spielverlust, meinen Herr Regimentsarzt? Hm. Allerdings. Ja, ich wollte sehen, wie die Sache steht. Ob es ihm gelungen ist, sich die Summe... Wissen Sie etwa, Herr von Bogner? Nein, nichts ist mir bekannt. Leutnant Kaster, aufmachen! Sie waren sein Kamerad. Ja. Ja, ja, ich bin schon der. Thugut nahm von der Bemerkung keine Notiz. Ja, es kommt schon vor, dass nach größeren Aufregungen es ist ja anzunehmen, dass er auch in der vergangenen Nacht nicht geschlafen hat. Gestern Vormittag hat er jedenfalls das Geld noch nicht beisammen. Und Sie? Haben Sie vielleicht... Mir ist es leider nicht gelungen, den Betrag zu beschaffen. Zu Befehl. Hier ist der Schlosser, Herr Regimentsarzt. Warten Sie, warten Sie. Lassen Sie mich noch einmal versuchen. Leutnant Kastler. Leutnant Kastler, machen Sie auf. Ich bin's, Regimentsarzt Thugut. Also, Schlosser, aufbrechen. Zu Befehl, Herr Regimentsarzt. Der Leutnant Kaster, im Mantel mit hochgestellten Kragen, lehnte an der dem Fenster zugewandten Ecke des schwarzen Lederdivans. Die Lider halb geschlossen, den Kopf auf die Brust gesunken. Schlaff hing der rechte Arm über die Lehne. Oh, Leutnant. Der Revolver lag auf dem Fußboden. Von der Schläfe über die Wange sickerte ein schmaler Streifen dunkelroten Bluts, der sich zwischen Hals und Kragen verlor. Der Regimentsarzt als erster trat näher, griff nach dem herunterhängenden Arm, hob ihn in die Höhe, ließ ihn los. Und sofort hing er wieder wie früher schlaff über die Lehne herab. Dann knöpfte Thugut zum Überfluss noch Kasters Mantel auf, das zerknitterte Hemd darunter stand weit offen, und legte sein Ohr an die nackte Brust des Toten. Da ist der... Lass uns den Revolver liegen. Alles muss bleiben, wie es war. Der Schlosser zuckte die Achseln und warf einen verlegen, bangen Blick auf Josef, als fühlte er sich mitverantwortlich für den Anblick, der sich hinter der von ihm aufgesprengten Tür geboten. Bogners Blick wandte sich unwillkürlich dem Ausgang zu. Ein alter Herr erschien in der angelehnten Tür in hellem, etwas abgetragenem Sommeranzug, mit der Miene eines vergrämten Schauspielers und ließ das Auge unsicher in die Runde schweifen. Herr Wildram, sein Onkel, Herr Regimentsarzt. Robert Wildram fasste nicht gleich, was geschehen war. Er sah seinen Neffen in der Divanecke lehnen mit herabhängendem, schlaffem Arm. Er wollte auf ihn zu, aber der Regimentsarzt hielt ihn zurück. Es ist leider ein Unglück geschehen. Was? Ja, wieso ist... Zu machen ist nichts mehr. Wie bitte? Ja, aber... Herr Regimentsarzt Thugut ist mein Name. Der Tod muss schon vor ein paar Stunden eingetreten sein. Ja, aber ich... Ja, hier... Robert Wildram griff mit der Rechten in seine Brusttasche, hielt plötzlich ein Kuvert in der Hand und schwang es in der Luft. Aber ich... Ich hab's doch mitgebracht, Willi. Da ist das Geld. Willi, heute früh hat sie mir's gegeben. Die ganzen 11.000, Willi. Da sind sie. Aber da ist doch der ganze Betrag, meine Herren. 11.000 Gulden. So tun Sie doch etwas, Herr Regimentsarzt. Vielleicht können Sie doch jetzt wenigstens einen Versuch... Wo doch das ganze Geld jetzt... Leider zu spät. Ich gehe die Meldung erstatten. Die Leiche ist in der Stellung zu belasten, in der sie gefunden wurde. Josef, Sie sind dafür verantwortlich, dass alles so bleibt. Zu Befehl, Herr Regimentsarzt. Und ehe er ging, drückte Thugut Bogner die Hand. Adieu, Herr von Bogner. Adieu, Herr Regimentsarzt. Adieu. Adieu. Adieu. Adieu.